Puls. In Bayern 3. Die Nacht ist jung. Mit Christina Wolf und Matthias Kammel. Aufmerksamen Zuhörern wird es aufgefallen sein, wir sind endlich wieder zu zweit hier. Christina ist zurück. Hallo. Hallo. Das freut mich sehr. Normalerweise würde man ja sagen, wenn man große Freude über etwas hat, sag es mit Blumen. Ich sage es mit einem Song. Ich habe dir ein Lied geschrieben dafür, dass du zurück bist. Oh nein. Wie oh nein? Ich dachte, du freust dich ein bisschen. Nein, ich freue mich sehr. So, pass auf. Mir ist einmal erst ein Lied geschrieben worden im Ach ja, von wem? Das geht dich überhaupt nicht gut, an. Dann jetzt, wenn du möchtest, hier Nummer zwei. Ich habe da lange dran gefeilt. Na gut. Ist ein Hit, folgendermaßen. Singst du mir das jetzt vor? Ja, das war die Idee. Okay. Wenn du es hören möchtest. Ja, unbedingt. So. Hey, guten Abend, Boys and Girls. Christina ist zurück und das freut mich, ich schwör's. Sie war 6 Wochen in Neuseeland. Ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Ziemlich erholt und leicht gebräunt. Hey, Christina, wie geht's, alter Freund? Hab ich gesagt, es ist ein Hit. Toll, schön, dass du da bist. Ich freue mich so wahnsinnig. So schön bin ich noch nie zurück begrüßt worden. Hast du das gerade spontan oder wann hast du das geschrieben? Vorgestern auf dem Weg zur Arbeit, morgens um 4:30. Das ist so schön. Ich freue mich, wieder zurück zu sein und vor lauter Freude. Lassen wir jetzt mal die Profis ran. Vielleicht Modest Mouse, Lampshades on Fire. Hast du schon einen Songtitel eigentlich für deine Songs? No doubt, our body feels the mood. Ist denn dieses Kind, das da am Ende nochmal singen darf? Hubert Tubbs. Wahrscheinlich. Hubert Tubbs zusammen mit Panzerflower. Das ist Musik aus Frankreich. We are beautiful. Es ist seit heute wieder ein bisschen klaustrophobisch im Studio und das meine ich als Kompliment. Die letzten 6 Wochen musste ich ja hier eine One-Man-Show spielen. Aber seit heute wieder zu zweit. Christina ist wieder da. Wir haben echt ein großes Studio und so viel habe ich nicht zugenommen. Nein, aber es ist einfach dein großes Herz und deine Aura und deine Ausstrahlung, die hier den Raum ausfüllen. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe oft an dich gedacht, Matthias, in Neuseeland. Zum Beispiel lag ich wirklich mal am Strand und habe nach Walen und Delfinen Ausschau gehalten. Und da musste ich an dich denken und habe gedacht, Mensch, in Deutschland ist gerade Freitagnacht, der Matthias, der arbeitet jetzt im Bayern 3 Studio. Habe ich an dich gedacht, aber dann hatte ich dann doch keine Lust reinzuhören. Ach, Wale waren wahrscheinlich auch spannender. Nein, ja. Ich habe dann einen Sauvignon Blanc aufgemacht und auf dich getrunken. Das finde ich einen sehr feinen Zug von dir. Also man kann zusammenfassen, deine letzten 6 Wochen in Neuseeland auf dem anderen Ende der Welt waren wahrscheinlich ein bisschen spannender als das, was ich hier erlebt habe. Ich habe, also weiß nicht, ob das so spannend ist. Ich habe ganz viel Tiere geguckt, habe wenig Menschen gesehen. Ja. Ist doch schon mal beides gut. Beides relativ gut, ja. Und ja, also es war wunderschön. Ich könnte da tatsächlich morgen wieder hinfahren. Ich finde, es ist von allem, was ich bisher gesehen habe, bin ja noch blutjung und habe kaum was gesehen von der Welt. Aber ja. Ich finde, es ist der schönste Ort der Welt, Neuseeland. Das erste Mal außerhalb Bayerns und mir wurden die Augen geöffnet. Es ist aber leider auch ein bisschen teuer. Es ist auch ein bisschen teuer, ja. Das habe ich mir sagen lassen. Also das heißt, du bist jetzt dick im Minus und musst jetzt hier möglichst wieder schnell hier. Genau. Anklotzen. Und ich muss mir natürlich auch, ich muss mich ja von meiner CO2-Schuld freikaufen. Absolut. Das muss ich jetzt auch noch bezahlen im Nachhinein. Wir feiern das auf jeden Fall ein bisschen, dass du wieder zurück bist. Juhu. Und das natürlich mit euch zusammen. Wir haben Geschenke für euch. Was das ist, das verraten wir gleich. In der nächsten halben Stunde, oder? Ja. Können wir das mal verraten. Also, was ihr so bei uns gewinnen könnt, hat mit dieser Band, jetzt wird es total spannend, guck mal, das sind die Drums. Ja. Und mit denen hat es überhaupt nichts zu tun. Nee. Aber das ist der beste Song, den die Drums, finde ich, bisher gemacht haben. Ich finde, da sind die nicht ganz so quietschvergnügt wie sonst. Finde ich super. Du so? Ich habe zu den Drums nicht so die Meinung. Ich finde die gut, wenn sie laufen. Und wenn sie nicht laufen, fehlt mir auch nichts. Aber jetzt freue ich mich, dass wir sie hören. We'll be right back. gibt's nicht nur in Bayern 3. Puls gibt's auch 24 Stunden am Tag in digital. Im Web, über unsere App und im Digitalradio. Von Kabel und Satellit ganz zu schweigen. Mehr Infos auf deinpuls.de. Puls, dieses neue Radio. Das Musik aus Finnland, das waren Satellite Stories hier bei Puls in Bayern 3 um 22.22 Uhr mit Heartbeat. Heute endlich wieder zu zweit mit Wolf und Kamel. Christina war im Urlaub und es ist natürlich kein Zufall, dass du ausgerechnet heute wieder da bist, denn heute startet ja die Fußball-Bundesliga in die Rückrunde. Die Bayern spielen gerade, liegen 4-1 hinten. Ja, deswegen, das war es mir wert. Ja. Die Bayern liegen 4-1 hinten, da bin ich vom Ende der Welt hergereist. So, ich weiß ja, dass du in Bundesliga-Bettwäsche schläfst und du natürlich ein absoluter Fußballfan bist. Ich würde sagen, wir picken mal ein paar Spiele vom Wochenende raus und du darfst mit deiner fundierten Meinung und deinem Hintergrundwissen ein paar Prognosen abgeben, was am ersten Spieltag der Rückrunde so passiert. Also wie Paul, der die Krake. Genau, so in etwa. Also, ich habe mal drei Spiele rausgesucht für dich. Morgen Abend, 18.30 Uhr, das vermeintliche Spitzenspiel. Leverkusen gegen Dortmund. Im Hinspiel hat Leverkusen 2-0 gewonnen und Leverkusen ist Dritter, Dortmund auf Platz 17. Dein Tipp für morgen? Wie hat sich denn Dortmund entwickelt in meiner Abwesenheit? Gut, haben sie da irgendwas gemacht oder wurde irgendwas berichtet, dass sie gut trainieren, sie haben, gut essen? Sie haben ein paar neue Einkäufe geholt, jemanden aus Salzburg, aber es gab auch Beef in den letzten Tagen. Oliver Kahn hat gesagt, Jürgen Klopp, der Trainer von Dortmund, erreicht die Mannschaft nicht mehr. Also das, man muss gespannt sein. Dann sage ich, dass Leverkusen gewinnt mit 3:0. 3:0? 3:0. Das ist aber optimistisch. Also, Heimsieg Leverkusen. Natürlich genauso wichtig, morgen das Spiel Freiburg gegen die glorreiche Eintracht aus Frankfurt. Freiburg ist letzter, Frankfurt steht auf Platz 9. Hinspiel 1:0 für Frankfurt. Dein Tipp? Frankfurt gewinnt 2:1. Ja, lass ich gelten. Und zum Abschluss natürlich noch dein Lieblingsverein, wo du Dauerkarte hast und jeden zweiten Samstag hinrennst. FCA. Richtig. Am Sonntag beschließt der FC Augsburg den ersten Spieltag in Hoffenheim. Hoffenheim hat 2:0 gewonnen und Augsburg steht genau einen Platz vor Hoffenheim. Erstmal muss man ja sagen, Augsburg hat eine sensationelle gute Hinrunde hingelegt. Können sie das Level halten in der Rückrunde? Also ich schwank gerade zwischen Unentschieden und leichten Vorsprung für Augsburg. Augsburg gewinnt. Ja. Auch 2:1. Warum glaubst du, dass Augsburg morgen die Nase vorn hat? Weil es ein Heimspiel ist für Augsburg. Das ist schon mal falsch. Shit. Dann einfach ganz subjektiv. Nee, Quatsch. Sorry, mein Fehler. Es ist tatsächlich so. Du hast natürlich, siehste, und ich will dir hier was über Fußball erzählen. Augsburg spielt zu Hause und du hast gesagt, Augsburg gewinnt. Mhm. Wer wäre ich, dass ich dir da reinquatsche? Wir dürfen gespannt. Also 3:0 Dortmund, 2:1 Frankfurt, 2:0 Augsburg. 3:0 Leverkusen. 3:0 Leverkusen, genau, gegen Dortmund. Wir kontrollieren das alles nächste Woche. Ja, aber was ist, wenn ich recht hatte? Oder was? Wenn du recht hast, dann kriegst du eine Stadionbratwurst von mir. Möchte ich nicht. Ach komm. Ich esse kein Fleisch, das hilft mir überhaupt nichts. Gut, wenn du recht hast, dann lade ich dich mal ein in die VIP-Loge bei 1860. Da kann ich mir das leisten und dann gucken wir uns mal ein Spiel an und dann Vanillepudding für dich halt. Toll. Wollen wir einfach Casper hören? Hören wir einfach und Casper. Einfach vergessen, was die letzten Minuten passiert ist. Zwei Drittel Benzin, müde mit einem Plan und einem Ziel. ich war nie willkommen. Wir laufen davon und nie wiederkommt. Kein Lebewohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen, brennen, brennen, brennen. Dies ist kein Abschied, denn ich war nie willkommen. Wir laufen davon und nie wiederkommen. Kein Lebewohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen. Ja, und ungefähr genauso stehen die Bayern-Fans gerade da. Im Ascheregen von Kasper haben wir da gerade gehört. Und es ist tatsächlich mal wieder passiert. Der FC Bayern hat ein Spiel verloren. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, dass sowas schon mal geschehen ist. Die Rückrunde beginnt also, muss man sagen, Matthias, eher mau, oder? So für den FC Bayern? Die können es verkraften. Ich meine, haben immer noch genug Punkte Vorsprung. Und das wird die Bayern, glaube ich, auch nicht stoppen. Also ganz schnöde zusammengefasst, Wolfsburg hat gewonnen, hat den FC Bayern besiegt und zwar 4:1. Hier ist das Bayern 3 Verkehrsupdate um 22.30 Uhr. A8 Salzburg Richtung München zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst. Keine Sperre mehr, aber immer noch 6 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die B11 Landshut Richtung München zwischen Landshut, Kupfereck und Eching. Behinderungen wegen Bergungsarbeiten in Höhe Hofham. Gute Fahrt. In Bayern 3. Die Nacht ist jung. Mit Christina Wolf und Matthias Kammel. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder vereinigt. Ich habe 27 Flugstunden hinter mich gebracht, um endlich wieder mit Matthias Kammel in einem Raum eingesperrt zu sein. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist ein Grund zur Freude. Und diese Freude wollen wir mit euch teilen. Für euch gibt's gleich was zu gewinnen. Und zwar Tickets für ein Konzert. Und welches das ist, das verraten wir euch gleich nach den Ting Tings und Do It Again. Das sind die Ting-Tings hier bei Puls in Bayern 3 mit Matthias Kamel. Muss gerade überlegen. Gott, wo sind wir genau? Und Christina Wolf, die vielleicht ein kleines bisschen Jetlag hat. Und deswegen ist Matthias Kamel heute 150% da. Minimum. Damit wir hier gemeinsam durch die Nacht kommen und nichts Schlimmes passiert, sondern nur schöne Sachen. Und die schönen Sachen, die jetzt anstehen, das sind Kamelle. Geschenke gibt's. Ja, Geschenke für euch. Wir haben Tickets zu verlosen für wirklich die Boyband des Indie-Rocks. Die Rede ist natürlich von den Kooks aus Brighton. Haben mittlerweile schon 4 Alben rausgebracht, gerade 2014, vor ein paar Monaten, ihr 4. Album. Ja, sie spielen am kommenden Dienstag in der Tonhalle in München, wahrscheinlich auch, um dieses neue Album vorzustellen. Und ihr könnt dabei sein. Und jetzt die absolute Sensation, ihr müsst nichts dafür zahlen. Aber wie funktioniert das, Matthias? Nichts zahlen, aber anrufen müsst ihr uns unter der 0800 800 3800. Und da haben wir eine kleine Hürde für euch eingebaut. Ja, was wollen wir von euch dafür? Unser Spiel heißt Pfeifen und Begreifen. Auch hier wieder, bitte Matthias, erklär die Regeln. Im Prinzip funktioniert es folgendermaßen. Ihr ruft uns an und dann pfeift ihr uns einen Song vor, beziehungsweise eine prägnante Stelle aus dem Song. Wahrscheinlich wird es der Refrain sein. Und wenn wir diesen Song dann erkennen, dann ist das gut für euch, weil dann gibt's für euch die Tickets. Das heißt, also jetzt irgendwie ein Song, den der Schwager komponiert hat, uns vorzupfeifen, ist schön, aber wahrscheinlich relativ umsonst. Ja. Ruft uns an unter der 0800 800 3800. Wir verlosen Tickets für die Kooks. Am Dienstag spielen sie in München in der Tonhalle. Und jetzt gibt's einen kleinen Grund und Anreiz, warum ihr diesen Quatsch mitmachen solltet. Hier sind die Kooks. So klingen diese Herrschaften. Hast du Pfeifen und Begreifen gerade als Quatsch abgetan? Nein, das hast du falsch gehört. Also bitte, ein Pulitzer-preisverdächtiges Spiel und dann sowas. 0800 800 3800, wenn ihr auch findet, wie Matthias, dass das kein Quatsch ist. Chips are down. Oh, yeah. Love me when the chips are down. Will you love me when the chips are down? Love me when the chips are down. Could you love me when the world is crashing all around? You can try and be someone you're not. Chips are down. Mit Around Town. Am Dienstag sind sie in München, spielen in der Tonhalle. Da wollen wir euch hinschicken und dafür müsst ihr ein bisschen was leisten. Pfeifen und begreifen ist das Stichwort. Wobei begreifen, das liegt heute mal bei uns, die Aufgabe. Wir müssen nämlich verstehen, was für einen Song ihr uns vorpfeift. Und ich drücke einfach mal hier auf ein Knöpfchen. Huch, hallo, hier ist Christina und Matthias sitzt mir gegenüber. Wer ist denn da am Telefon? Hier ist die Nadine, hallo. Hi Nadine, von wo rufst du uns an? Aus Buchloe. Aus Buchloe? Und du würdest gern zu den Kooks gehen? Ja, ich war noch nie da. Ich kenne sie auch so spontan nicht. Aber wir haben jetzt gedacht, das machen wir einfach. Ach so? Also du hast den Song gehört und hast dir gedacht, das hört sich so gut an, das will ich auch mal live hören? Genau. Naja, ist doch nicht schlecht, oder? Matthias, guck mich so fragend an. Nee, ich finde es gut. Man muss auch mal sich auf was Neues einlassen. Der Auto voll gerade, die sind gerade alle hier fasziniert, dass ich mal durchgekommen bin. Wo fahrt ihr gerade hin? Ja, wir fahren nach Hause von Sonthofen nach Buchloe gerade. Wie viele Menschen sind im Auto? 5. Fährst du? Hallo? Nein, ich fahre nicht. Gut, nur weil gerade Fragen. Ah. Mein Mann fährt. Oh, okay, also das Spiel hast du verstanden? Ja. Okay, ansonsten würde ich sagen, könnt ihr auch alle zusammen pfeifen. Das fände ich auch schön. Aber zuerst wollen wir mal Nadine solo pfeifen, oder? Ja, würde ich sagen. Okay, ist egal welches Lied, oder? Ja, wir müssen es ja erkennen. Okay, gut. Wenn wir es nicht erkennen, gibt es keine Karten. Okay. Alles klar. Ich schwanke noch zwischen Chopin und Schostakowitsch. Ja. Dann müssen wir es nochmal hören. Das wäre ein Kinderlied. Also, ich glaube, ich kann lösen. Ich glaube, okay. Es ist Hänschen klein. Ja! Juhu! Das hat ja ganz toll schon hingehauen. Matthias, du guckst so unzufrieden. Nein, ich gucke überhaupt, ich bin begeistert, dass Menschen im Radio anrufen, um dann Hänschen klein zu pfeifen. Das finde ich sehr charmant. Ja, die Kooks hätte ich nicht hingekommen, es tut mir leid. Nein, das ist doch... War ja nicht die Aufgabe. Eben, wir haben das Spiel ja offen gehalten und Nadine in dem Fall alles richtig gemacht. Ja, jetzt hast du ja nur noch ein Problem, jetzt kannst du nur eine Person mitnehmen und du hast das ganze Auto voll mit Menschen. Wen nimmst du mit? Das muss ich nochmal spontan entscheiden, wer am liebsten ist. Entweder eine meiner Töchter oder mein Mann. Oh. Oder am besten machst du einfach pfeifen und begreifen im Privatleben einfach weiter. Du lässt es einfach deine Töchter mal pfeifen. Ja, genau. Vielleicht nehme ich auch eine Freundin mit. Genau. Egal mit wem du gehst, wir wünschen dir und Begleitung natürlich ganz viel Spaß am Dienstagabend in der Tonhalle in München mit den Kooks. Und jetzt fahrt bitte noch vorsichtig weiter. Okay, gut. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. Puls spielt eure neue Musik. Kendrick Lamar. Bands aus Bayern. Blackout Problems. Und Paul Kalkbrenner. Spielen wir sowieso. Puls. Dieses neue Radio. We'll be right back. die Hives aus Schweden mit Main Offender hier bei Puls in Bayern 3 um 10:45. Und Matthias und ich sind untröstlich, aber für die Kooks gibt's leider keine Karten mehr. Wir durften heute nur 2 verschenken leider. Deswegen braucht ihr für die Kooks zumindest hier leider nicht mehr anrufen. Das ist Jessie Ware mit You and I Forever hier bei Puls in Bayern 3. Wir machen Puls. Die Tracks der Woche. So, jetzt. Wir machen mal eine kleine Zeitreise ins Jahr 1977 zu diesen Herren hier. Die Bee G's mit Stayin' Alive und auf einmal ist da eine Band aufgetaucht. Da spricht alle Welt von den Bee Gees 2.0. All We Are, so heißen diese Bee Gees 2.0. Das sind drei Menschen aus Liverpool, also wohnen sie zumindest, aber eigentlich kommen die aus Brasilien, Norwegen und Irland. Und in drei Tagen, das ist dann der 2. Februar, da kommt das Debütalbum raus. Das wird genauso heißen wie die Band All We Are. Und mit dem gehen sie auch auf Tour. Und sie kommen nach Bayern. Und zwar am 28. Februar kann man sie live sehen im Strom in München. Der Song Keep Me Alive von All We Are, das ist einer unserer Tracks der Woche. Das ist so ein bisschen so die Eins mit Sternchen für Songs. Also wenn ein Song ein Track der Woche bei Puls ist, dann hat das geschafft. Und da interessiert uns natürlich auch immer besonders, wie gefällt's euch denn? Die Band kommt aus Brasilien, Irland und Norwegen. Brasilien, Irland und Norwegen? Ganz schöne Mischung, oder? Ja, jetzt leben sie in Liverpool als Band. All We Are. Ah. Hört sich ganz gut an, doch? Das gefällt mir sehr gut. Warum? Das ist so, regt zum Bewegen an. Und ich war schon öfter auf so Independent-Konzerte von so norwegischen Bands oder isländischen. Das geht schon ganz in die Richtung. Okay, der Gesang, wenn der auf die Dauer so hoch bleibt, dann ist es anstrengend wahrscheinlich. Würde ich einordnen so unter Entspannungsmusik. Nicht unbedingt das, was momentan im Radio läuft. Ist das gut? Ja. Hört sich so nach Indie an und so nach so melancholisch, so Skinny Jeans, so ein bisschen Hipster, ein bisschen, noch ein Latte Macchiato vielleicht, Starbucks. Mit dem MacBook vielleicht noch ein bisschen an meinem Skript schreiben für ein Drehbuch, das ich mir so in der Nacht besoffen ausgedacht habe, so ein bisschen. Ganz schön gemein, der junge Mann am Schluss. Ja, aber echt, von wegen Latte Macchiato, die trinken maximal Cappuccino. All We Are mit Keep Me Alive, jetzt bei Puls in Bayern 3. Need you, baby. Puls steigt wieder in den Bus. Und begleitet drei Bands auf ihrem Weg nach oben. Startrampe. Dieses Mal mit Cosby. Wir machen einfach Musik, die wir irgendwie fühlen. Das ist, glaube ich, unser Ding. Ding. Annenmay Kantereit. Straßenmusik spielt für uns ja immer eine Rolle, weil wir da halt herkommen. Und ich sitze schon wieder barfuß am Klavier. Und James Hersey. Es läuft, seitdem ich es verschenke, viel besser. Also einfach, weil es mehr Leute hören. Startrampe. Ab 8. Februar im Fernsehen. In ARD Alpha. Und jederzeit auf startrampe.de. Neues Jahr, neuer Sound. Ja, 2015 hat angefangen und natürlich macht die Startrampe weiter. Das ist unsere Fernsehsendung für die besten jungen Bands, eigentlich ja aus der ganzen Republik. Und da hatten wir schon Bands wie zum Beispiel die ungemein erfolgreichen Milky Chance. Auch mit dabei waren Frittenbude, Joasino, Malky, bei der letzten Staffel waren Mine und Tizi dabei und viel zu viel, um die alle hier aufzuzählen. Aber man kann es eigentlich sich auch bequem machen und zusammenfassen. Es sind ganz viele hervorragende Künstler, die wir dann in den letzten Jahren euch vorgestellt haben. Und 2015 geht es natürlich in gewohnter Qualität weiter und zwar wieder mit drei Bands, die wir in dieser Staffel präsentieren. Diese drei Bands sind einmal Cosby aus München, die machen Elektropop. Dann ist James Hersey mit dabei. Der ist streng genommen kein Deutscher. Also was heißt nicht nur streng genommen? Der Junge kommt aus Wien, aber wer gute Musik macht, der darf mitmachen bei der Startrampe. Ja, da sind wir jetzt nicht ganz so streng, oder? Die Regeln sind da so. Die sind, finde ich, Auslegungssache. Ja, wenn du das sagst. Hauptsache, die Musik ist gut. Wenn der Sound stimmt, dann ab in den Bus, in den Startrampenbus mit den Leuten. Ab übermorgen bin ich mit James Hersey unterwegs und ich freue mich schon sehr. Und ich weiß, dass Kollege Lauri Reichert schon zurückgekehrt ist. Und der war mit vielen jungen Männern aus Köln unterwegs. Und zwar mit genau diesen Herrschaften hier. Das sind Annenmay Kantereit mit Barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren wunderlich. Nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen jeden Morgen. Danach bei dir, du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Und du und ich, es ging so nicht. Du wolltest alles wissen und das hat mich vertrieben. Eigentlich dich, du bist nicht länger geblieben bei mir. Und so sitz ich, um zu lieben, lieber barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Ich, wir waren zu wenig. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier und träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Uhr. Bayern 3. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Griechenland kündigt Zusammenarbeit mit Troika auf. Zwei Menschen sterben nach Lawinenabgang im Schwarzwald und FC Bayern verliert Rückrundenauftakt bei Wolfsburg mit 1:4. Im Studio Nathalie Mertesdorf. Die neue griechische Regierung bleibt bei ihrem angekündigten Kurs. Sie will ab sofort nicht mehr mit der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zusammenarbeiten. Das erklärte Griechenlands Finanzminister Varoufakis nach einem Treffen mit Eurogruppenchef Dijsselbloem. Zur Begründung sagte er, das auferlegte Sparprogramm sei nicht in die Tat umsetzbar. Mira Bartelmann. Ohne Troika. Keine neue Kredittranche. Das weiß auch der griechische Finanzminister. Doch das Linksbündnis Syriza hatte bereits im Wahlkampf versprochen, dass es die Troika nach Hause schicken will. Und Tsipras scheint ernst zu machen. Ernst wird allerdings dann auch spätestens in einem Monat die griechische Haushaltslage. Ende Februar schließt sich nämlich der Rettungsschirm für Griechenland. Ohne eine neue Vereinbarung wird Athen ab 1. März auf sich selbst angewiesen sein. Wie kann man wirkungsvoll gegen islamistischen Terror vorgehen? Darüber haben die EU-Innen- und Justizminister in Riga beraten. Sie erklärten, dass sobald wie möglich mit dem EU-Parlament über einen neuen Anlauf zur Speicherung von Fluggastdaten verhandelt werden soll. Die EU-Minister setzen insgesamt auf mehr Kooperation. Terrorreisen in Kriegsgebiete oder Ausbildungslager sollen unter Strafe gestellt werden. Außerdem soll jegliche Form der Terrorfinanzierung ein eigener Straftatbestand werden. EU-weit will man aber schon früher ansetzen im Kampf gegen den Terror. Internetprovider sollen mehr tun gegen Dschihad-Videos, die Hinrichtungen zeigen oder zu Hass aufstacheln. Die EU-Innenminister planen begleitend eine bessere Polizeikooperation. Daran hapere es noch gewaltig, räumte Bundesinnenminister Thomas de Maizière ein. Andreas Meyer-Feist, Riga. In Bremen hat der Parteitag der AfD mit heftigen Streitereien begonnen. Es dauerte rund 2,5 Stunden, bis sich die mehr als 1000 Teilnehmer überhaupt auf eine Tagesordnung einigen konnten. Die Parteichefs Lucke und Petri riefen zu einer fairen Diskussionskultur auf. Der Parteitag soll über die künftige Führungsstruktur der AfD entscheiden. Vorgesehen ist, dass es statt der bisher 3 gleichberechtigten Parteisprecher ab Dezember nur noch einen Bundesvorsitzenden geben soll, der von einem Generalsekretär unterstützt wird. Dagegen gibt es erheblichen Widerstand. Ein Schlagabtausch wird auch zum inhaltlichen Kurs der Partei erwartet. Bei Lawinenunglücken im Schwarzwald sind 2 Wintersportler ums Leben gekommen. Ein 20 Jahre alter Mann wurde am Nachmittag am Feldberg von einer Lawine verschüttet und eine Stunde später wurde am wenige Kilometer entfernten Herzogenhorn eine 58 Jahre alte Frau von einer Lawine erfasst. Beide lagen jeweils knapp 2 Stunden in den Schneemassen, bis sie von Helfern der Bergwacht befreit werden konnten. Sie starben am Abend an den Folgen ihrer Verletzungen. Zum Fußball. Pleite für den FC Bayern. Nach 21 Spielen ohne Niederlage haben die Münchner den Rückrundenauftakt beim Tabellenzweiten in Wolfsburg mit 1:4 verloren. Schon in der 4. Minute traf Bas Dost, der Niederländer, zum 1:0 und brachte Wolfsburg auf die Siegerstraße, weil er kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0 erhöhen konnte. Kevin De Bruyne, überragender Mann auf Wolfsburgs Seite, legte nach zum 3. und 4. Tor der Wolfsburger. Zwischenzeitlich hatte Juan Bernat mit einer Einzelleistung zwar zum 1:3 verkürzen können, aber insgesamt fiel den Münchnern zu wenig ein, um überragende Wolfsburger zu schlagen. 4:1 für die Wölfe. Jens Gideon, Wolfsburg. Bayern 3, Wetterupdate. Heute Nacht kann es immer mal wieder ein bisschen Schnee geben bei Temperaturen von -1 bis -6 Grad, örtlich auch Straßenglätte. Morgen ist es wechselnd bewölkt, kann auch immer mal wieder schneien, aber in der Nähe der Alpen, da kommt die Sonne durch. Aktuell haben wir es jetzt in Nürnberg knapp unter 0 Grad, in Bamberg sind es -2 Grad, in Mühldorf -5. Hier ist das Bayern 3 Verkehrsupdate um 23.04 Uhr auf der A8 Salzburg Richtung München zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst. 4 Kilometer Stau ergibt eine Zeitverzögerung von 16 Minuten. Die A9 München Richtung Nürnberg zwischen Denkendorf und Altmühltal. Behinderung nach einem LKW-Unfall. B11 Landshut Richtung München zwischen Landshut, Kupfereck und Eching Behinderungen wegen Bergungsarbeiten in Höhe Hofham und die B25 Donauwörth Richtung Feuchtwangen zwischen Nördlingen und Dinkelsbühl 25 Kilometer Stau wegen Schneeglätte. LKWs wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Gute Fahrten, fahrt vorsichtig. Puls in Bayern 3. Die Nacht ist jung. Mit Christina Wolf und Matthias Kammel. Einen ganz hervorragenden Freitagabend, ja, eine Freitag auf Samstagnacht wünschen wir euch. Und wir wollen uns heute mit euch über was unterhalten, was mich jetzt seit meinem Neuseeland-Aufenthalt umtreibt. Und zwar, warum eigentlich nicht auswandern und woanders leben, wie zum Beispiel eben in Neuseeland. Hast du dir das schon mal überlegt? Ich habe das tatsächlich überlegt und ja eigentlich auch ein Stück weit gemacht. Ich habe 5 Jahre in England gelebt während meines Studiums, dann zwischendrin nochmal in Kuba und in Spanien. Das waren alles spannende Sachen, aber es hat auch so seine Kehrseiten. Also auswandern ist eine coole Sache, aber ist vielleicht nicht für jeden was. Aber würdest du es nochmal machen? Im Moment nicht, nee. Wie ist es bei euch? Das interessiert uns auf jeden Fall. Ruft doch mal an und erzählt. Habt ihr irgendein Traumland, wo ihr gern mal länger bleiben wollt oder am besten gleich für immer? Und erzählt uns ein bisschen davon, warum würdet ihr auswandern? Wohin, wenn? Oder vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht. Ruft uns an unter der 0800 800 3800 oder ihr könnt uns auch eine Mail ins Studio schicken. Und wir hören natürlich währenddessen auch hervorragende Musik, zum Beispiel von Musik aus Brighton. Das hier sind Bosco Rogers mit The Middle. Hier ist Puls in Bayern 3 mit Meghan Trainor Lips Are Moving. Heute wieder die Edition mit Matthias Kammel und Christina Wolf. Sie ist zurück aus dem Urlaub, aber der hat Spuren hinterlassen. Christina hat gerade erzählt, Auswandern wäre mittlerweile eine Option für dich. Ich fand es in Neuseeland wirklich unglaublich schön. Und ich habe auch total viele Deutsche getroffen, die da jetzt leben. Also, die haben mir natürlich den Floh ins Ohr gesetzt. Also ich habe an jeder Ecke triffst du irgendjemanden, der vor 20 Jahren nach Neuseeland ist und jetzt irgendwie Schafe züchtet und irgendwie Rinder hat und Alpakas und überhaupt nicht mehr zurück will. Könnte ich mir inspiriert. Auch sehr gut vorstellen bei dir, wie du eine Schafsherde durch die neuseeländische Ödnis treibst und nebenher melancholisch dein Lied pfeifst. Warum auch nicht? Also ich bin weitaus mehr auf dem Land aufgewachsen als du. Ich glaube, wenn ich auf einen von uns beiden setzen sollte, dass er mit dem Schaf zurechtkommt, dann würde ich persönlich auf mich tippen. Die Wette gilt. Wir wollten von euch wissen, wie haltet ihr es denn so mit dem Auswandern? Und da hat uns der Karl eine Mail geschickt. Und er ist sehr aufmunternd. Er sagt nämlich, Auswandern ist überhaupt kein Problem. Alle sagen immer, es wäre wahnsinnig schwierig und kompliziert. In meinem Fall lief es super. Er lebt auf den Azoren. Ah, eine Inselgruppe im Atlantik, halbe Strecke zwischen Europa und Südamerika. Da ist es wahrscheinlich nicht ganz scheußlich, nehme ich mal an. Nee, da soll es ja schön sein. Wobei andererseits habe ich gehört, auf den Azoren regnet es auch unglaublich viel. Stimmt. Aber wenn der Karl sich da wohl fühlt, was dann macht er da wohl? Karl, kannst du nochmal schreiben, was du da eigentlich beruflich machst oder ob du überhaupt, arbeitest auch überhaupt nicht mehr. Er sagt auf jeden Fall, er ist seit 7 Jahren glücklich und er vermisst die fränkische Heimat Bayreuth nur an Weihnachten. Och, immerhin. Das ist sowieso die Frage. Was würde man am meisten vermissen, wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich pack hier alles zusammen, ich lass die Heimat hinter mir und ich wander aus. Was wären so Sachen, die euch fehlen würden, wo ihr sagt, hey, es ist zwar total cool hier in Los Angeles, aber das und das und das, das fehlt mir. Das wollen wir von euch wissen. Was hat dir am meisten gefehlt, wo du 5 Jahre in England warst? Mir hat am meisten gefehlt, das klingt jetzt wieder total klischeehaft, männlich und dumm, aber wirklich am Wochenende mal zum Fußball, zur Eintracht gehen. Das habe ich echt vermisst. Ansonsten habe ich mich in England wirklich wohlgefühlt. Zum Schluss das und doppelte Fenstergläser. Irgendwann im Winter hat es mich dann doch ein bisschen abgefuckt. Immer diese wirklich sehr billig, einfach verglasten Fensterscheiben in England. Das ist macht nicht so viel Spaß auf Dauer. Wenn ihr ähnlich packende Geschichten habt, von wie man seinen Fußballclub im Ausland vermisst oder andere Dinge, könnt ihr bei uns durchklingeln und uns davon erzählen oder schreibt uns eine Mail. Ihr wisst, wie es funktioniert, 0800 800 3800 oder einfach eine Mail schreiben, wie es Karl gemacht hat. Und wir wollen gerne wissen, wer von euch will auswandern, ist schon ausgewandert oder würde es nie im Leben tun. For sure. und sorgfältig. Wir sind letztlich sowas wie die letzte Bastion der Dummheit im deutschen Radio. Da wird so viel schlau geschwafelt, so viele lange Sätze. Und hier wird man nochmal nach Herzenslust schön mit dumm belatschert, mit heißer Luft. Der Puls-Wochenrückblick mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und jetzt schließen Sie alle Ihre Augen, liebe männlichen Radiohörer, schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich vor, wie in Helene Fischer die Zunge in den Hals steckt. Und alle weiblichen Radiozuhörer, stellen Sie sich vor, wie abwechselnd Jan Böhmermann und ich Ihnen die Zunge in den Mund schieben. Und mit das, diesem geilen Film... allen Ernstes denkst, dass wir für die Frauen da draußen ein ähnliches Sexsymbol sein könnten. Natürlich! Wir sind total die Womanizer mit unseren Stimmen. Hallo! Nee. Sexy Time im Radio mit Böhmi und Olli! Sanft und sorgfältig. 120 Minuten Trash-Talk zwischen Politik und Popkultur. Jeden Sonntag um 18 Uhr. Die Sendung kommt immer so rüber, als hier zwei Vollpfosten einfach, also das Mikro wird angeschaltet und die können machen, also irgendwas labern, machen können, was sie wollen. Puls. Dieses neue Radio. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog. Ist Dauergast in den internationalen Charts. Andrew Hosier Byrne heißt er. Das ist natürlich viel zu kompliziert. Also lässt er den Andrew und den Byrne weg und nennt sich einfach nur Hosier. Take Me to Church, das haben wir gerade gehört, das ist sein größter Hit. Da gab es sogar eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Bester Song. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so mies gelaufen für eine Debütsingle. Und der hat gestern in München ein Konzert gespielt, das restlos ausverkauft war. Netterweise hat er vorher auch noch bei uns fürs Interview vorbeigeschaut. Und da haben wir uns wahnsinnig gut vorbereitet. Wir sind bei der Recherche auf ein Instagram-Foto gestoßen. Hosier ist darauf zu sehen, er steht vor einer Wand und diese Wand ist bemalt mit einem Penis. Unterzeile: If you can't draw a crowd, draw a penis. Also auf Deutsch, wenn du kein Publikum begeistern kannst, dann mal eben einen Penis. Das ist so ein englisches Wortspiel, to draw. Und ja, das Publikum anziehen, anstacheln oder eben ja einen Strich zeichnen. Ja, und was war's bei Herrn Hosier? I drew a crowd, so I didn't have to draw a penis. I thought it was a very funny joke. When you play a lot of venues anywhere in the world, you realize that everyone just draws penises everywhere, you know, a lot of bands. So I thought that was very funny. Wenn man denn seine Musik in eine Schublade packen will, dann könnte man sagen, dass er Bluesmusik macht. Und das ist ja jetzt bekanntermaßen nicht unbedingt ein Genre, das so vor Lebensfreude strotzt, oder? So eigentlich? Blues music is about an expression of kind of emotions at their rawest in a lot of senses. So for me, I think blues music can have a lot of joy in it, can have a lot of energy in it, and can have a rawness to it. So for me, it's not a gloominess. There's a real fire to blues music, you know. Wir haben ihn gerade gehört mit seinem Song Take Me to Church, ein Track, der sehr eindeutig die katholische Kirche und vor allem auch die konservative Haltung der katholischen Kirche zum Thema Sexualität attackiert. Wollt man natürlich von Hosier wissen, warum denn dieser Song? I think I made the conscious decision somewhere along the line to write music that was more honest and the right music that just reflected my outlook and reflected the way I saw things. When the song kind of came together, I was very thrilled. I didn't think it was a brave move or anything like that, I suppose, at the time. I mean, the Ireland that I grew up in is very, very different from the one that my parents or my grandparents would have grown up in. And so the church is perceived to be a very different entity than it would have been 50 years ago. Das ist Hosier im Interview mit Puls. Und wenn ihr noch mehr von dem hören wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar bei uns online auf deinpuls.de. Und von Hosier geht's jetzt weiter zu einer Band aus Erlangen, die tatsächlich auch mal in der Startrampe mit dabei waren. Unsere Fernsehsendung für die besten jungen Bands. Sie kommen aus Erlangen und klingen super. Das sind Panda People mit The Usual Place. Time to lose. Und weil ich die Band so gern mag, sage ich es einfach noch einmal. Das waren Panda People hier bei Puls in Bayern 3 mit The Usual Place. Hier ist das Bayern 3 Verkehrsupdate um 23.29 Uhr. A9 München Richtung Nürnberg zwischen Denkendorf und Altmühltal. Behinderung nach einem LKW-Unfall. B11 Landshut Richtung München zwischen Landshut, Kupfereck und Eching. Behinderungen wegen Bergungsarbeiten in Höhe Hofham. B25 Donauwörth Richtung Feuchtwangen zwischen Nördlingen und Dinkelsbühl. 20 Kilometer Stau wegen Schneeglätte. LKWs wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Fahrt vorsichtig und gute Fahrt. Puls in Bayern 3. Die Nacht ist jung. Mit Christina Wolf und Matthias Kammel. Eine wunderschöne Freitagnacht. Ich bin genau gestern Nacht wieder in München gelandet. Um diese Zeit habe ich gestern schon gepennt, völlig am Ende, bin im Sitzen, im Stehen, überall eingeschlafen. Nach 6 Wochen in Neuseeland, gestern den ganzen Tag im Flugzeug verbracht, was richtig, richtig viel Spaß macht. Und ich freue mich tatsächlich jetzt langsam wieder hier zu sein. Ja, und ich erst. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und zur Feier des Tages, weil ich weiß, wie viel dir daran liegt. Komm, lass mal den nächsten Song ansagen. Boah, echt. Ja, ganz toll. Das machst du halt nur, weil der nächste Song extrem schwer anzusagen ist und du nicht weißt, wie man ihn ausspricht, ne? Ich vertraue dir da einfach. Ich weiß es auch nicht, war 6 Wochen im Urlaub und habe nur Fleetwood Mac gehört die ganze Zeit, was in Neuseeland da immer im Radio kommt. TK Meizer, würde ich sagen. Richtig. Mit Switchlanes. Richtig? Das ist korrekt. Okay, cool. Ganz toll. So super machst du das, huh? Ganz toll im Haus bist du. Lippen lecken, genau. Das ist total ekelhaft. Was ist das? Das ist der Pferdeprofi von Vox. Also wirklich, wo andere Leute reisen und irgendwie schlauer werden, sitzt Matthias Kammel den ganzen Tag vor der Glotze. Wirklich, was haben deine Eltern eigentlich alles falsch gemacht? Das ist traurig. I don't know why they think we're alike. When I win, it's like I give them life. Yeah, yeah, I don't know. Open tap, speed zones are under attack. What's new with a crew do that? Never seen a tenant give talking with a crew do that. When you keep on the script do that, I know who's too right. I'm not in it with a clue you back. I would've with a shit you had. Wish he had you, wish his last time is passing. You was last. What for? Never really had a tongue, could've asked for. Now I never had a tongue, that's what I asked for. I'm at doors and my cause of warfare force. They all will abhor. I might cause the red, black, they all ore. Not time for greatness, the old pause. Close theirs down, open my doors. I don't know why. It's like a pop a pill, but I never should have won. Got a cop a real. Hide one when you're gonna find one. But alone, itty bitty gonna line up. He's the one right, never gonna sign ya. You're the one right, never gonna sign ya. Don't you know that I bought, I got poop poop in it. Bumping on the set, it's like a toilet mess. Cause my ass up, and if you done, who the witness? Fun is the business, talk, who is listening? There's no bars, fit bars, and eat bars. I'm on bars, I'm in bars, it's two bros. I never get it, never get in, better old bars. I think it better to be hiding in a place, mom. There's no point to fight. I give them life. Bei euch läuft Puls in Bayern 3 mit TK Meizer und Switch Lanes. Und gerade habe ich auf WhatsApp eine Nachricht bekommen, und zwar von einem werten Hörer aus Neuseeland, der mich gerügt hat. Es läuft nicht nur Fleetwood Mac im Radio in Neuseeland. Kannst du mal sehen hier. Ab und zu gibt's auch Blondie. Habe ich auch gehört. Und Lord natürlich. Na, immerhin. Das ist doch eigentlich eine gute Wahl. Also tolle Sender gehört, wirklich. Also wir hatten sehr schlechten Empfang, weil wir einen sehr billigen Camper hatten mit einer ganz kurzen Antenne. Und deswegen, glaube ich, hatten wir hatten nur den Fleetwood Mac Fansender quasi eingestellt, der uns durch die komplette Neuseeland-Reise begleitet hat. Aber warum erzähle ich eigentlich von Neuseeland? Vor allem deshalb, weil ich mir vorgenommen habe, wenn ich irgendwann mal zu alt bin, um Die Nacht ist jung zu moderieren in Würde und Matthias Kammel längst Karriere gemacht hat und CEO von einem Scherzartikelhersteller oder so geworden ist. Natürlich, oder ich verkaufe lustige Penisbrillen. Oder von einem Erotik, also Erotikversand oder so. Ich bringe halt das zusammen, was zusammen gehört. Humor und Sexualität, richtig. Das ist Matthias Kammel in einer Person. Du schweifst ab. Um es kurz zu machen, es geht um das Thema Auswandern. Wir wollten von euch wissen, wer ist denn schon wohin gewandert? Würdet ihr das überhaupt tun? Kommt das für euch gar nicht in die Tüte? Seid ihr vielleicht sogar von einem anderen Land nach Deutschland gewandert und fühlt euch jetzt hier pudelwohl in Bayern? Und da habt ihr uns fleißig geschrieben. Ja, da haben viele Menschen, weil ich gucke nochmal durch. Also zum Beispiel, tatsächlich gibt es Neuseeland, und zwar von Steve, der sagt, er ist vor 10 Jahren weg aus der Schweiz. Eben Steve war es auch, der mich, glaube ich, wegen Fleetwood Mac gerügt hat. Ja, ich nehme es ja zurück. Dem war die Schweiz zu eng, und da gibt es zu viele Verbote und Gesetze. Jetzt ist er in Neuseeland, in Otago, und ist da glücklich und genießt die Freiheit. Warum auch nicht? Adam hat uns auch geschrieben, der ist auch ausgewandert, und zwar raus aus Ungarn, rein nach Deutschland. Er fühlt sich hier pudelwohl der beste Ort in Europa, sagt er. Und wenn er irgendwann mal zurückgehen würde, dann wirklich nur zurück nach Ungarn und dann als stockreicher Rentner-Gentleman. Das finde ich sehr schön. Ich möchte auch mal Rentner-Gentleman werden. Und ich drücke Adam wirklich die Daumen, dass das klappt und er irgendwann ein stockreicher Rentner-Gentleman ist. Bei Jochen ist es anscheinend noch nicht so weit. Er hat zwar einen Doktortitel, was finde ich auch so in meinem Bild irgendwie so dazu passt oder so als stockreicher, würdevoller Gentleman, oder? Ja. Weil die meisten Doktor, die ich kenne, alle in unserem Alter sind und überhaupt nicht in dieses Bild passen. Aber egal, Jochen hat uns geschrieben, er ist Professor in South Carolina und er sagt, das Schlimmste in den USA ist immer noch das Brot. Das kriegen sie einfach nicht hin. Das hört man total oft von deutschen Auswanderern, die dann in ein anderes Land ziehen, dass sie das Brot total vermissen. Ich muss ja auch, wie gesagt, ich habe fast 5 Jahre in England gelebt während meines Studiums und vielleicht ticke ich da einfach ein bisschen anders, aber das Brot hat mir nie gefehlt. Also dieses lapprige englische Toastbrot, was total lapprig reingeht in den Toaster und kohlrabenschwarz wieder rauskommt. Ich bin großer Fan. Und Brezen? Mir fehlen Brezen. Nee, Brezen... Ja, du kommst doch nicht aus Bayern. Nee, ja, hallo, da wo ich herkomme, isst man auch Brezel. Brezel, sagt man da halt nach wie vor bei uns. Schmeckt die auch gut? Die schmeckt fantastisch, ja. Ich war noch nie da, wo du herkommst, weil sollte ich einfach auswandern in dieses ominöse Bermuda-Dreieck. Roy Hesse. Aus dem Matthias Kammel einst gekrochen. Wir wollen weiter hören von euch. Wir finden es interessant und wir werden mit jeder Mail schlauer. Sagt uns doch, wohin seid ihr ausgewandert oder wo würdet ihr gerne mal hin auswandern? Du guckst so, die ganze Zeit guckst du so Fragen. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ja, ich schaue mal, wenn ich rüberguck. Gleichfalls. Ich finde es einfach schön, wieder hier in ein Gesicht blicken zu können. Ihr seht so viel Liebe hier im Radio. Werdet Teil von diesem Zirkel der Liebe und sagt uns, wohin euch irgendwann mal der Wind hinblasen soll. Wir wollen es wissen. Einfach könnt auch anrufen. 0800 800 3800 oder natürlich Mails schreiben oder WhatsAppen. Kommt alles irgendwann bei uns raus. Puls spielt eure neue Musik. Bosco Rogers. Bands aus Bayern. Liquid. Wenn der Liquid Kaya beide schreit, Kaya gleich, fühlt sie wieder um wie 1999. Und die Baby Shambles. Spielen wir sowieso. Puls. Dieses neue Radio. Alles sie, lebt noch von der Fantasie. OTD, OTC, bist die ganze Zeit am Singen, ohne sie hauen es dir hin. Nathalie führt jetzt Regie. Labras Banda mit Nathalie, 23.41 Uhr haben wir's. Ich weiß nicht, wie es bei Labras Banda ist, ob die gerne auswandern möchten. Ich habe das Gefühl, denen gefällt es im Chiemgau relativ gut, aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel und lese zu viel zwischen den Zeilen, was da gar nicht ist. Aber Auswandern ist heute unser großes Thema, haben wir uns 5 Minuten vor der Sendung ausgedacht. Und wir wollen gerne von euch wissen, seid ihr vielleicht schon ausgewandert und hört uns gerade aus der Karibik zu? Wollt ihr irgendwann mal wohin oder sagt ihr nein, warum sollte ich auswandern in Neu-Ulm? Ist es doch am allerschönsten. Ja, da habe ich alles, was ich brauche und da muss ich auch nicht weg. Ja, wir haben viele Mails bekommen und gewhatsappt wird hier so schnell, dass ich kaum noch hinterherkomme. Aber wir haben auch Anrufer und deswegen wollen wir mal gucken, wer uns hier angerufen hat. Hallo, einen schönen guten Abend, hier ist Christina. Hallo, grüß dich. Hier Hallo. Ist der echte Gottschalk. Ja, Günther Gottschalk. Günther Gottschalk, verwandt ja, mit dem Moderator? Leider, aber ich bin besser. Wieder, ja. In was denn? In Kabarett. Ich mache gerade mein eigenes Kabarettprogramm. Ja? Aber wie eng ist die Verwandtschaft? Die Urgroßväter waren Brüder. Ah. Weißt du, und ich bin jedes Mal mit den Namen bin ich so gestraft. Ja? Jeder fragt mich Gottschalk, also in Deutschland. Ja. In China nicht. Also ich bin viel in China momentan. Mhm. Da fragt mich keiner. Und deswegen haue ich ab nach China. Ach so, das und weißt du, heute ist mein Freudentag. Der ganze Zug hat gerockt. Ich komme gerade aus Düsseldorf. Die scheiß Bayern haben eins auf die Klatsche gekriegt. Wir haben so gefeiert. Borussia Dortmund, wir waren uns in die Arme gelegen. Ja. Von wo, von wo rufst du denn eigentlich an? Von Berg, im Starnberger See. Ach. Ach. Ja. Und aha. Da will man weg? Das Tollste, ich bin gerade zurückgekommen und habe gesagt, weißt du, nichts wie weg. Warum denn? Starnberg ist doch so schön. Von diesen alten, ich bin 60 jetzt. Ja, ich werde 60. Also ich bin kein junger Guy. Ja. Diese alten, bonierten Säcke, die Bayern. Ich mache ein Kabarettprogramm. Bayern-Bashing. Ja. Nein, die Bayern sind vor 50 Jahren von den Bäumen runtergekommen. Aber ja. Erinnerst du dich da dran? Ja, erinnere mich dran. Ich bin Volkswirt, weißt du? Ich erinnere mich dran. Die haben bis 87 Länderfinanzausgleich gekriegt. Und heute tun sie so, als ob sie, die haben alles verpennt. Ich habe viele Jahre bei Hansesblatt gearbeitet. Ich komme vom Ruhrgebiet. Ja, nicht, ich bin Schwab, gell? Aber ich komme vom Ruhrgebiet. Ja, was denn nur? Alles. Ich bin alles. Und ich hau ab nach Shanghai. Und dann in Shanghai, da kann man ja wahrscheinlich mit einem Bayern-Bashing-Kabarett jetzt nicht so viele Leute gewinnen. Ja gut, das mache ich hier. Ich mit der Jasmin Leuxner, die macht immer das Abendprogramm, Nachtsprogramm, weil ich ja nachts immer arbeite. Und mit der mache ich immer, schicke ich E-Mails und sage, ich bin der echte Gottschalk. Und wie läuft das dann, wenn du in Shanghai bist? Was ist der Plan? Ja, weißt du, ich bin ein Big CEO. Ich bin da jetzt angenommen worden für einen Riesenjob. Ja, Pricewaterhouse und ich habe einen Fahrer und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Bayern. Ich war in Berlin, habe gesagt, es gibt zwei Städte in Deutschland, wo ich leben will. Mhm. Berlin und Hamburg. Und jetzt wird's Shanghai. Ja, jetzt ist Shanghai. Die Schnittmenge quasi. Ja, da wünschen wir doch alles Gute. Wann geht's nach Shanghai? Am 1.4. Am 1.4. Und ich möchte noch einen Gruß loslassen. Bitte. Möllen. Fuck you. So, das war das Einzige, was ich sagen wollte. Nee, ich wird wirklich toll. Also Shanghai ist schlecht. Die Luft ist schlecht. Ja, die soll sehr schlecht sein. Vielleicht dann doch lieber Hamburg. Ja, Hamburg ist die Luft besser auf jeden Fall. Wir bedanken uns auf jeden Fall, wünschen dir einen schönen Abend noch in Starnberg und dann alles Gute in Shanghai, wenn ihr auch ähnlich Spannendes zu erzählen habt und auch Deutschland den Rücken kehren wollt, dann könnt ihr uns davon erzählen. Aber ich bin also CEO in Hamburg, aber gleichzeitig in Shanghai Kabarett. Das könnte ein sehr interessantes Auswandererprogramm werden. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und natürlich auch allen anderen, die auswandern wollen. Und berichtet uns, und ein Musikwunsch ist auch noch gekommen. Guck mal, was wir hier alles gleichzeitig verarbeiten. Hier ist George Ezra mit Blame It On Me. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for, no, what you waiting. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. George Ezra ist das mit Blame It On Me bei Puls in Bayern 3. Der Schlagzeuger, wollte ich gerade sagen. Was wolltest du sagen? Habe ich dich unterbrochen? Ich wollte unhöflich. Nein, ich wollte einfach mal kurz ein kleines Mmm reinwerfen. Und jetzt darfst du. Mmm, wie Manuel. Manuel, so heißt der Schlagzeuger von La Brass Banda. Der macht aber auch noch andere Sachen. Und da ist er, würde ich sagen, gerade relativ busy mit einer Nebenband von ihm. Und zwar ist es die Münchner Disco-Formation Polyester. Die gibt es schon seit fast 10 Jahren um die Frontfrau Polly Lapkowskaja. Das ist jetzt ausgewachsen zu einer richtigen Band. Und was für eine Band, die ist so super, dass wir sagen, das ist unsere bayerische Band der Woche. City of O, so heißt das aktuelle Album. Mit 4 Musikern ist es eingespielt, die alle auch in anderen Bands noch unterwegs sind. Also es gibt da doch sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Es klingt wahnsinnig anstrengend, könnte man erstmal denken. Ist es auch. Nee, aber es ist auch wichtig, weil dadurch, wenn jeder das einmal durchdenken und durchschreiten kann und man es schafft, diese unterschiedlichen Ansätze zu bündeln, dann kommt eben auch eine geballte Power dabei raus. Also so sehe ich das. Und mit ja, aber bei uns ist auch alles dabei. Also ich meine, es gibt natürlich dieses Diskutieren. Man kann ja Dinge auch total totreden. Und bei uns gab es natürlich auch den Moment, wo wir gesagt haben, der Sack wird jetzt zugemacht und so. Man kann Sachen verhandeln und Kompromisse finden, aber irgendwann ist auch mal Ende. Es gibt dann schon auch die Momente, wo irgendeiner sagt, so, jetzt wird dein Machtwort gesprochen. Ja, und die Diskussionen haben sich auf jeden Fall gelohnt. City of O ist eine Platte mit gewohnt schlauer und trotzdem... Ich weiß nicht, ist es ein Widerspruch? Auf jeden Fall ist es tanzbare Musik auch. Und Polyester-Musik ist auch immer so ein bisschen verwirrend, manchmal auch ein bisschen verstörend. Und auch bei der neuen Platte ist es so, wirft so ein paar Fragezeichen auf, wie zum Beispiel der zweite Song auf dem Album, der heißt 232-8628. Da kann man sich jetzt sehr viel Gedanken machen, was kann das bedeuten? Was will uns die Band damit sagen? Und die Antwort ist relativ schnöde, das ist ohne Witz Pollys Telefonnummer. Die Idee war eigentlich so ein bisschen in Zeiten, wo jeder versucht, seine Daten zu schützen, die Daten einfach mal preiszugeben und zu gucken, was passiert. Fakt ist, wir spielen dieses Lied schon seit fast einem halben Jahr auf der Bühne. Es hat noch keiner angerufen. Ruft mich an. Vielleicht, weil sie einfach nicht wissen, welche Vorwahl noch davor muss. Ich weiß es nicht. Unsere bayerische Band der Woche kommt diese Woche von Polyester. Und die kommen nicht nur zum Quatschen, sondern natürlich auch zum Spielen bei uns vorbei im Pulsstudio. Da hatten sie extrem viel Spaß, haben einen riesen Bohai veranstaltet. Es sah danach aus, als ob da sonst was passiert wäre. Styroporplatten und unser Kameramann wurde in die Performance noch mit rein verwickelt. Das kann man sich alles angucken auf deinpuls.de. Und eine Release-Party für das neue Album, die gibt's auch am 28. Februar in den Kammerspielen in München. Da werden wir auf jeden Fall was richtig Tolles aufzaubern. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht mit Bühnenbild und Licht und tollen Gästen. Das wird ein runder Abend, eine schöne Sache. Ich werde auf jeden Fall hingehen, weil ich Polyester sehr, sehr, sehr gut leiden kann. Und ich sag's jetzt einfach nochmal durch, liebe Polly. 232-8628, das ist Pollys Telefonnummer. Und sie würde sich freuen, wenn ihr mal anruft. Oder mal gucken, ob sie sich beschwert, dass da die Trottel das im Radio durchgesagt hat. Um die Uhrzeit kann man das schon noch machen. Also am 28. Februar in die Münchner Kammerspiele und Polyester gucken, unsere bayerische Band der Woche. Und jetzt gibt's Musik von Polyester. Change Hands. 18:02 Puls. Das bedrückende Schweigen. Killersätze für die Cocktailparty. Sie sind ja drollig. Gestern hatte ich nach langer Zeit mal wieder Sex mit meiner Freundin und es lief eigentlich auch ganz gut und ich glaube, wir sind beide gekommen. Aber nach dem Sex da habe ich schon wieder geweint. Kennst du auch, oder? Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Ahem. So muss Radio klingen. Jeden Samstag ab 20 Uhr. Der Zoo. Puls. Des Bayerischen Rundfunks. 24 Uhr.